Hello, hello, hello and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. We will continue in verse 2 of Colossians 4. Wir machen weiter mit Kolosser 4, Vers 2. Be faithful to pray as intercessors who are fully alert in giving thanks to God. Seid treu als Fürbitter zu beten, die völlig wach sind und Gott danken. Reinhard, now you have a problem. Reinhard, jetzt hast du ein Problem. Because I listened to your 19 messages about praying in the new covenant. Ich habe mir nämlich deine 19 Lektionen über den neuen Bund angehört. And I listened to what you believe about intercession. Und ich habe mir angehört, wie du über Fürbitte denkst. Yes. Ja. I'm glad you did. Ich bin froh, dass du es getan hast. Well, actually in the original Greek here, when it says intercession in the Passion, it doesn't say intercession. Tatsächlich steht hier im griechischen Original, wenn es in der Passion Translation Fürbitte heißt, nicht Fürbitte. So that's one of the places, one of the very few places where the Passion didn't translate it very well. Das ist eine der wenigen Stellen, wo die Passion-Übersetzung nicht gut übersetzt. It says that we should actually faithfully continue in prayer. That's what it says in the original. Hier steht tatsächlich, dass wir treu im Gebet bleiben sollen. So heißt es im Original. So, does the Bible teach about that we should continue faithful in prayer? Yes, of course. Lehrt die Bibel also, dass wir im Gebet treu bleiben sollen? Ja, natürlich. You know, the reason why I've been teaching on prayer the way I did was very simple. Der Grund, weshalb ich so über das Gebet gelehrt habe, war ganz einfach. Because I really felt challenged by the Lord that this needs to be corrected within the church. Ich fühlte mich wirklich vom Herrn herausgefordert, dies in der Gemeinde zu korrigieren. I am a firm believer of prayer. Ich bin ein überzeugter Anhänger des Gebets. I do believe, even when it says here, that we have to be faithful in prayer and we have to be alert. Ich glaube auch, wie es hier heißt, dass wir im Gebet treu und dass wir wachsam sein müssen. It's just in the Greek the word intercessor is not there. Es ist nur so, dass im Griechischen das Wort Fürbitte nicht vorkommt. But it's not about prayer, it's about our understanding of prayer. Dabei geht es nicht um das Gebet, sondern um unser Verständnis von Gebet. That's the issue. Das ist das Thema. So, do we have to be faithful in prayer and continue to be alert? Yes, we do. Müssen wir also im Gebet treu und weiterhin wachsam sein? Ja, das müssen wir. But we have to change our definition of what it means to pray. Aber wir müssen unsere Definition von Gebet ändern. And this is the problem, not the prayer, but the definition of prayer. Und genau das ist das Problem, nicht das Gebet, sondern wie wir es definieren. If we would understand that the Bible is constantly challenging us to align our hearts with God's heart. Wenn du nur verstehen würdest, dass die Bibel uns ständig dazu auffordert, unser Herz mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen, to separate time and place to connect with God, Zeit und Ort zu trennen, um mit Gott in Verbindung zu treten, because that's what prayer really is. Das ist nämlich, was Gebet wirklich ist. Then we would actually live lives that are much more fruitful and much better for other people around us. Dann würden wir tatsächlich ein Leben führen, das viel fruchtbarer ist und viel besser für die Menschen um uns herum. So, yes, we have to take this Bible verse serious. Ja, wir müssen diesen Bibelvers ernst nehmen. And live a life of constant alertness and constant connection with God. Und ein Leben in ständiger Wachsamkeit und ständiger Verbindung mit Gott leben. You know, I have, in my personal experience, I've seen this. Ich habe in meiner persönlichen Erfahrung gesehen, that people who don't separate specific times for prayer are people who actually don't have a prayer life. Menschen, die keine besonderen Zeiten für das Gebet festlegen, sind Menschen, die eigentlich kein Gebetsleben haben. And the interesting thing is this Greek word which is used for here for prayer. Besonders interessant ist, dass dieses griechische Wort, das hier für Gebet verwendet wird, actually one of the meanings it means a place set apart for offering prayer. Unter anderem folgende Bedeutung hat: ein Ort, der für das Gebet reserviert ist. That's what the Greek meaning is. Das ist die griechische Bedeutung. I don't believe that any Christian can function well unless he has a constant prayer life. Ich glaube nicht, dass ein Christ gut funktionieren kann, wenn er kein beständiges Gebetsleben pflegt. That's one of the things that I'm very thankful to God that I've established firmly in my life. Das ist eines der Dinge, für die ich Gott sehr dankbar bin, dass ich sie fest in meinem Leben etabliert habe. So, my question to you is today, are you alert? Meine Frage an dich lautet heute: bist du wachsam? Are you faithful in separating time to connect with God? Bist du treu, indem du dir Zeit nimmst, um dich mit Gott zu verbinden? Are you aware that you need these moments where him and you, your hearts get aligned? Bist du dir bewusst, dass du diese Momente brauchst, in denen er und du eure Herzen in Einklang gebracht werden? You have to act like this. Du musst so handeln. Look, relationship with God is very much like a relationship with a spouse. Schau, die Beziehung zu Gott ist der Beziehung zu einem Ehepartner sehr ähnlich. The Bible even says it. Das sagt sogar die Bibel. The Bible compares marriage with Jesus and the church. Die Bibel vergleicht die Ehe mit Jesus und der Gemeinde. You know, every single couple, they need separated time to be alone. Jedes einzelne Paar braucht eine gewisse Zeit, um für sich allein zu sein. This will cause the sense of we belong to one another to be always alive. Dadurch wird das Zusammengehörigkeitsgefühl immer wieder lebendig. And this is so important in our relationship with God too. Und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so wichtig. So you have to remain alert, telling yourself, I need to separate place and time to connect with God. Wir müssen wachsam bleiben und uns sagen, ich brauche einen abgesonderten Ort und eine bestimmte Zeit, um mich mit Gott zu verbinden. Look. Schau mal. And giving of thanks to God. Und Gott zu danken. Interesting thought, isn't it? Ein interessanter Gedanke, nicht wahr? So, we are challenged to be faithful and alert also in our giving thanks to God. Wir sind also herausgefordert, treu und wachsam zu sein, auch beim Gott danken. So, not only do we have to be faithful in our so-called prayer, but in our so-called giving thanks. Wir müssen also nicht nur in unserem sogenannten Gebet treu sein, sondern auch in unserem sogenannten Danken. You know, some years ago I said I would love to start a thank you Jesus revolution. Vor einigen Jahren sagte ich, dass ich gerne eine Danke Jesus Revolution in Gang setzen würde. You know, if Christians would be as faithful in giving thanks as they are in complaining, the world would be a different place. Wenn die Christen genauso treu im Danken wären wie im Klagen, wäre die Welt ein anderer Ort. So why don't you challenge yourself today to obey the scripture? Warum forderst du dich also nicht heute heraus, diese Bibelstelle zu beherzigen? And you make the choice to separate time for thanksgiving and connecting your heart every day. Triff die Entscheidung, täglich Zeit für das Danken zu nehmen und dein Herz mit ihm zu verbinden. And you will be amazed how enriched your walk with God will be. Du wirst erstaunt sein, wie viel reicher dein Weg mit Gott sein wird. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.